Tja, hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Sterbehilfe. Welche Meinung habt ihr zur Sterbehilfe? Sollten todkranke Menschen das Recht haben, auf Wunsch getötet zu werden, also ein Recht haben auf die Giftspritze? Und welche Erfahrung habt ihr persönlich bisher schon gemacht mit schwerstkranken Menschen, mit sterbenden Menschen? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über dieses Thema Sterbehilfe, 0130 29 11, das ist die Telefonnummer, und die Faxnummer 0130 11 51 22. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Ingrid, und die ist 54 Jahre alt. Hallo Ingrid. Ja, hallo. Guten Morgen Ingrid. Hörst du mich? Ja, sehr gut. Weil ich habe gerade das Fernsehen ganz leise gestellt, weil ich das musste. Ja, ich höre dich sehr gut. Ja. Also Todespritze, da hätte ich natürlich was gegen. Und ich habe eben schon im Vorspann gesagt, also meine Mutter ist vor 14 Tagen wirklich durch Sterbehilfe gestorben. Pflegedienst und der Arzt war dabei. Mhm. Aus dem einfachen Grund, fast 89 Jahre, ein Jahr Schlaganfall, gelähmt, konnte nicht mehr sprechen, ein Jahr lang. Ja, also sie war ein richtiger Pflegefall. Ja. Ein Pflegefall Stufe, wie sagt man so schön in diesem Genre, Stufe 3. Und da haben wir also schon ein halbes Jahr vorher, sag ich einfach mal so, habe ich schon von meiner Mutter Abschied genommen. Wie war immer sie? Immer so jeden Tag. Und habe dann gesagt, die letzten 4 Wochen war auf einmal Magensonde, also künstliche Ernährung von, also es war einfach nur noch die Hülle da. Und gut, schlug noch, ihr Magen war noch in Ordnung und ja, bitte. Hast du den Eindruck denn gehabt, dass sie dich in den letzten Wochen, sagen wir mal, begrenzen wir es mal auf die letzten Wochen, dass sie dich noch wahrnehmen konnte? Das schon. Ja. Wie hast du das bemerkt? Bis auf die letzten 14 Tage. Also ich kam rein und dann, ich habe immer die Tür aufgeschlossen und habe gesagt, Mutti, ich bin's. Und kam es dann, ne? Weil sie eben seit einem Jahr auch nicht mehr richtig reden konnte, sich also nicht mehr artikulieren konnte. Lag sie zu Hause? Ja. Sie lag zu Hause? Ja. Hatte sie eine Pflegerin? Einen Pflegedienst, also durch diese Pflegeversicherung, was man ja kann, muss man natürlich durchbeißen bei der Kasse, ne? So einfach ist das auch nicht. Und die sind dann rausgekommen und haben dann gesagt, wie, Pflegestufe 3? Ihre Mutter ist die Wund? Nein, ich sag überhaupt nicht. Da war ich stolz drauf. All die, weil der Pflegedienst sie so gut versorgt hat, da haben die zu mir gesagt, ja, wenn sie nicht wund ist, dann 3 ist aber schwer. Ja, ich sag, muss erst einer 3 sein, wenn er den Kopf unterm Arm trägt und sich die Beine um den Kopf wickeln kann oder sowas, ne? Ingrid, also, glaubst du denn, dass der Tod oder das Sterben, wie deine Mutter das jetzt erlebt hat oder vielleicht auch nicht mehr erlebt hat, man weiß es ja nicht, dass das für sie das Richtige war und ein würdiges Lebensende war? Ja, weil als sie Anfang vorigen Jahres ins Krankenhaus kam und nach 3 Wochen hieß es Altenheim oder sonst irgendwas, und da habe ich gesagt, nein. Meine Mutter durch diese Pflegeversicherung, ich kann es nur immer wieder betonen, habe ich gesagt, dann zu Hause. Hat deine Mutter und sich früher... Sie hat es wahrgenommen, dass sie wieder zu Hause war. Sie hat ihre Wohnung wahrgenommen. Hat deine Mutter sich früher mal darüber geäußert, ob sie, wie sie sterben möchte? Ja. Und was hat sie gesagt? Sie hat immer gesagt, ach Kind, irgendwann bin ich mal tot, dann findest du mich morgens im Bett. Na? Aber so einfach war es dann ja nun dann doch nicht. Nein, das war nicht so einfach. Also für sie nicht so einfach. Und für mich natürlich auch nicht. Ich habe sie, also sie hatte, ich habe mit meiner Mutter jeden Tag Kontakt gehabt. Und wenn sie bis 8:45 nicht angerufen hatte abends, dann habe ich angerufen. Und das war der besagte Freitag und dann habe ich gesagt, so, und hin. So, und genau, da lag sie mit diesem Schlaganfall im Sessel. Ja. Wir haben sie angesprochen, Augen auf und zu, Notdienst und Platsch ins Krankenhaus, ne? Du sagtest gerade, dass sie in den letzten Wochen künstlich ernährt worden ist mit einer Magensonde. Ja. Fandst du das richtig, dass man diesen Schritt dann unternommen hat? Ja, jein. Aber ja, doch. Irgendwie schon. Andersrum würde es ja bedeuten, hätte es ja bedeutet, dass die Mutter verhungert wäre, wenn das nicht passiert wäre. Das wäre nämlich, sie wäre verhungert und verdurstet. Ich hätte generell noch an dich die Frage, Ingrid, was du zur aktiven Sterbehilfe sagst, wie deine Meinung ist. Also wenn ein, beispielsweise wenn ein Patient, ein Mensch im gesunden Zustand schon verfügt hat, es gibt ja jetzt diese Patientenverfügungen, dass er im Falle einer nicht heilbaren Erkrankung, eines Koma-Zustandes zum Beispiel. Also wenn man 1000%ig wissen sollte, dass man stirbt, ob man jetzt 30 ist, 40, 50 oder älter. Aber wer kann das schon sagen? Würdest du eine solche Patientenverfügung jetzt im gesunden Zustand ausfüllen oder unterschreiben? Würdest du machen? Ja, ich habe auch einen Organspendeausweis. Also du würdest für nicht... Für alle Fälle. Du möchtest, für dich ist es eine schreckliche Vorstellung, dass wenn du lange... Wenn man einfach sagt, das Gehirn ist nicht mehr, aber das Herz ist noch, Leber, Nieren und so weiter arbeiten noch, würde ich sagen, wenn das Hirn nicht mehr da ist, also das Gehirn, ne? Also wenn da nichts mehr ist, dann, Kinder, macht den Knopf aus und nehmt dieses, alles für die Leute, die eventuell... Dieses ist ja in Deutschland nicht möglich, dass man aktive Sterbehilfe leistet. Das ist deine Meinung dazu gewesen. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf, Ingrid. Alles Gute. Ich auch. Tschüss. Domia, mach weiter so. Ciao und tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Nama, 35 Jahre alt. Ja, hallo Domia. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Ja, unser Thema Sterbehilfe heute Nacht. Ja, genau. Und du hast dich gemeldet dazu. Ja, richtig. Und zwar, ich muss es erstmal etwas vorwegnehmen. 1992 ist meine Großmutter gestorben. Und an dem Abend, also die Nacht, den Morgen, wo sie gestorben ist, an dem Abend, wie wir alle gemeinsam zusammensaßen, mein Opa und meine Mutter und meine Schwester und mein Schwager, habe ich an dem Abend mein Opa und auch meiner Mutter versprochen, sollte es der Fall sein, dass sie sterben, dass ich denen helfen werde, wenn es also nicht mehr ginge. Was heißt denn helfen? Ja, dass ich, also wenn ich sehe, dass sie an Apparaturen dran sind und dass ich merke, oder wenn ich weiß, dass da nichts mehr möglich ist, dass ich in dem Falle dann die Apparatur ausschalte oder denen Sterbehilfe leiste. Also du würdest aktiv tätig werden, wohl wissend, dass du unter Umständen dafür bestraft wirst. Ja, das ist jetzt mittlerweile mein Problem. Die Sache ist ja jetzt 6 Jahre her und ich habe dieses Versprechen nicht vergessen. Und es ist so, dass ich einerseits denke, ich habe Angst. Was passiert dann? Was geschieht mit mir? Und andererseits könnte ich die nicht leiden sehen. Und da bin ich halt total in so einem Zwiespalt drin. Das heißt, dass dein Versprechen, was du damals gegeben hast, dazu hast du jetzt ein ambivalentes Gefühl. Also so ganz klar ist dir das nicht mehr für dich, dass du dich so verhalten würdest, wenn der Fall eintreten würde. Also ich sag ja, wenn ich weiß, dass sie wirklich am Leiden sind, und dann kommt dann noch die Frage, ist da wirklich nichts mehr zu retten, ist da wirklich nichts mehr zu machen. Aber einerseits bin ich für Sterbehilfe. Also ich bin der Meinung, Tiere kann man erlösen, warum kann man Menschen nicht erlösen? Ja. Also wir sollten vielleicht mal klären, damit wir da auch immer präzise uns unterhalten, dass es nach üblicher Definition 3 Arten der Sterbehilfe gibt. Einmal die aktive, das ist die, wenn künstliche Mittel verabreicht werden, also die berühmte Giftspritze, um das Leben eines Menschen zu beenden. Dann gibt es die passive Sterbehilfe, das heißt, dass lebensverlängernde Maßnahmen unterlassen werden. Und es gibt die indirekte Sterbehilfe, das bedeutet wieder, dass schmerzlindernde Mittel verabreicht werden, die den Tod beschleunigen können. Und die indirekte Sterbehilfe wird praktiziert in Deutschland und die passive Sterbehilfe wird im Prinzip auch praktiziert. Und das ist jedes Mal ein sehr schwieriges Unterfangen auch für die Ärzte und ein großer Gewissenskonflikt auch für die Ärzte, dieses dann zu tun. Ja, eben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel da bin und ich muss dann laufend mit den Ärzten kämpfen, um dass sie die Apparatur ausschalten, weil das tun sie ja auch nicht so gerne. Und das wäre ja ein Kampf. Und letztendlich, wenn ich merken würde, dass ich nicht gewinnen kann, dann muss ich, also ja, mein Versprechen einhalten. Mhm. Und dieses würde dann in der Konsequenz unter Umständen bedeuten, dass du dafür juristisch belangt wirst. Genau. Und das würdest du dann auch in Kauf nehmen. Jein, eben, das ist ja mein Problem. Ich verstehe, ja. Das ist ja, wo ich ja so dran zweifle, ne? Wo ich sage, also mein Versprechen, das ist mir schon heilig. Und ich liebe meinen Opa, ich liebe meine Mutter. Und ich möchte auch nicht, dass sie sich quälen. Wie war das denn bei der Oma eigentlich, als die gestorben ist? Meine Oma, die ist innerhalb von 2 Wochen die lag im Krankenhaus, sie hatte Schmerzen im Rücken, an der Brust und so, und man hat nicht erkennen können, dass sie verkalkte Adern hatte, und diese Adern sind quasi zerbröselt oder gebrochen innerlich, und sie ist innerlich ganz schnell verblutet. Das heißt, sie hat eine nicht lange Leidenszeit ertragen müssen. Ja, wenn man es erkannt hätte, hätte man das vielleicht anhand Bypass oder so beheben können. Mhm. Aber das haben die leider damals nicht erkannt. Mhm. Also ich meine, sie hat nicht lange leiden müssen. Nein. Sie hat nicht lange liegen müssen. Nein. Mhm. Es waren 2 Wochen, aber sie war 69 und es war eigentlich auch viel zu früh. Mhm. Meiner Meinung nach, gut, ich habe an meiner Oma auch sehr gehangen. Also was die grundsätzliche Fragestellung angeht, das wird dich natürlich beschäftigen, bis du vor der konkreten Situation stehst. Ja. Und dann wird es auch wieder eine Gewissensentscheidung sein, richtig, was du machst. Ne? Ja, richtig. Das kann man letztendlich wahrscheinlich gar nicht vorher ganz definitiv besprechen. Nein, kann ich auch nicht. Aber ja, an dieses Versprechen bin ich schon gebunden. Natürlich, eigentlich ja. Eigentlich ja. Und also ich kann sagen, vom Bauch her würde ich das auch tun, obwohl mein Gehirn wirklich sagt, also stopp. Da ist doch eine Gefahr und du wirst belangt, juristisch belangt, ja. Aber ich glaube, vom Bauch her würde ich es tun. Danke für den Anruf und danke für deine Meinungsäußerung. Alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich die Johanna, und die ist 46 Jahre alt. Hallo, Domia. Johanna, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin gegen die Todesspritze. Gegen die Todesspritze. Du würdest sie für dich auch nicht in Anspruch nehmen wollen, falls du also unheilbar krank wärst. Genau. Mhm. Warum nicht? Nein, wir können doch nicht einfach lieben Gott spielen. Warum nicht? Nee, geht nicht. Ich denke mal, dass das bestimmt ist vorher, dass jemand krank wird. Meistens ist es ja auch so, dass man, wenn man krank wird, die Signale des Körpers überhört. Mhm. Ja, und ich bin absolut dagegen. Gut, das sagt auch mit meinem Beruf, mit meiner Ethik hat das was. Was machst du vom Beruf? Ich bin seit fast 30 Jahren Altenpflegerin. Ah ja, dann bist du ja ständig mit diesem Problem konfrontiert. Ja. Hast du denn das ist ja interessant, dass du dann eine solche Meinung vertrittst. Du bist ständig mit alten Menschen konfrontiert, mit schwerstkranken Menschen, mit Pflegefällen. Ja. Menschen, die sich vielleicht über Jahre quälen, bis sie dann sterben können. Gegen das Quälen bin ich. Mhm. Wir sind ja heute in der Medizin so weit, dass wir Schmerzen ausschalten können. Mhm. Ich bin dafür, dass wenn jemand stirbt, Schmerzen und Leiden ausgeschaltet werden, aber ohne das Bewusstsein auszuschalten. Wobei ich was Interessantes gelesen habe zur Vorbereitung auf diese Sendung. Ja. Und zwar sagt der Schirmherr der Deutschen Hospizhilfe, das ist Dr. Hans-Jürgen Thomas, dass viel zu wenige Ärzte mit Opiaten behandeln. Ja, das heißt, genau, dass die Schmerztherapie gar nicht im vollen Umfang ausgeschöpft wird, so wie man es eigentlich könnte. Ja, das stimmt. Kannst du das bestätigen? Das kann ich ganz arg bestätigen. Das heißt, die Menschen leiden, obwohl sie gar nicht leiden müssten? Die müssten nicht, und das verurteile ich auch. Ich denke, ich muss dazu sagen, ich habe in 2 verschiedenen Gesellschaftsordnungen meinen Beruf ausgeübt. Mhm. Du kommst aus der ehemaligen DDR? Ja, ja. Und ich bin schon 15 Jahre hier, also im sogenannten Westen. Mhm. Ja. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ob das nur auf der östlichen Seite oder der westlichen Seite war, die Ärzte taten immer mit den Opiaten. Das sind ja nun mal ziemlich starke Hämmer, kann ich sagen. Taten die immer so, als wenn die das aus der eigenen Tasche bezahlen. Und so ist es heute immer noch. So ist es heute das, immer noch. Das ist sehr traurig und sehr zu bedauern. Sehr zu bedauern. Trotzdem möchte ich dich nochmal fragen, wenn du denn eben auch aufgrund der Tatsache, dass so wenig nicht ausreichend Opiate verschrieben werden, wenn du so alte, vielleicht sehr, sehr, sehr alte Menschen, die nun überhaupt wirklich definitiv keine Zukunft mehr haben, keine Chance mehr wieder zu genesen, ist es nicht manchmal auch eine Frage des Mitleides, dass man denkt, ach, könnte man sie doch erlösen? Ja, sicher, sicher. Aber ich denke mal, jeder Mensch hat das Recht, ob es nun ein junger Mensch ist oder ein alter Mensch, hat das Recht in Würde und in zu sterben. Mhm. Aber was ist daran unwürdig, wenn man vorher verfügt hat... Sterben ist nicht unwürdig. Nee, aber was ist daran unwürdig, wenn man vorher verfügt hat, dass man in einem solch schlimmen Krankheitsfall die so eine Spritze in Anspruch nehmen möchte? Ja, das ich kann das nicht so richtig definieren. Mhm. Das ist eine Gefühlssache bei dir auch. Ja, das ist eine Gefühlssache. Ich glaube, das kommt auch so vorhin, wie die Ingrid gesagt hat, das fand ich so super, sie hat ihre Mutter zu Hause sterben lassen. Mhm. Ich habe jahrelang in so einem Altenheim, in mehreren, in zwei sozusagen, und ich habe das erlebt, wenn der Mensch stirbt und er wird alleine gelassen, ist das Sterben ganz, ganz schwer. Und wenn dann das Pflegepersonal da nicht mitzieht und den unterstützt, den Sterbenden, dann geht es natürlich ganz, ganz lange. Ist natürlich die Familie vorhanden und die kümmert sich auch ganz liebevoll drum. Man muss gewisse Voraussetzungen auch schaffen, dass die Familie sich kümmern kann. Also meine Erfahrungen sind gegen deine Erfahrung gar nichts, aber ich habe im Rahmen meines Zivildienstes auch einige Male es erleben müssen, leider Gottes, wie alte Menschen im Krankenhaus gestorben sind, ganz alleine gestorben sind. Ja, und niemand hat sie betreut und wir kamen dann irgendwann in das Zimmer und sie waren gestorben und auch das Pflegepersonal konnte sich gar nicht drum kümmern, weil alle überlastet waren. Ja, sicher. Weißt du, das ist natürlich mit der aktiven Sterbehilfe, das ist ein sehr ernstes Thema und ich glaube, dass man da überhaupt nicht leichtfertig mit umgehen könnte. Nein, kann man nicht. Du hast mir jetzt deine Meinung gesagt, ich würde dir gerne meine sagen. Ich habe jetzt im Zuge der Vorbereitung auf diese Sendung hat sich das nochmal bestätigt bei mir und ich habe es vorher auch gedacht. Ich würde gerne aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen, wenn ich denn in eine solche Situation irgendwann käme. Ich werde mir jetzt, ich weiß, dass es diese Patientenverfügungen gibt, die nicht verbindlich sind in Deutschland, aber es gibt sie. Ja. Ich werde mir so ein Ding besorgen und das auch ausfüllen. Mhm. Aber das ist so subjektiv und so gefühlsmäßig, dass man da... Ja. Da spielen so wahnsinnig viele Gefühle mit. Da kann man, das kann man nicht einfach so aus dem Bauch oder aus dem Herzen entscheiden. Mhm. Der Verstand setzt ja praktisch da aus. Hat es bei dir auch einen religiösen Hintergrund? Dass nein, du das gar nein, das nicht. Gar nicht. Ich bin ja leider nicht so erzogen worden. Mhm. Und das hat gar keinen Hintergrund. Mhm. Ich denke nur, Sterben ist zwar für die Angehörigen eine sehr, sehr schlimme Sache. Mhm. Ja, ist ganz schlimm. Aber ich denke mal, Sterben gehört mit zum Leben. Mhm. Nur es ist so für mich eine ungeheuer schauderhafte Vorstellung, dass ich vielleicht durch eine Krankheit, einen Unfall, vielleicht jahrelang an irgendwelche Schläuche gefesselt bin, vielleicht Wachkoma-Patient bin und dann irgendwann nach 6, 7 Jahren Pflegeheim sterben müsste. Dann möchte ich es lieber vorher, dass dem Ganzen ein Ende bereitet wird. Ja, ich würde es eventuell, ich kann es nicht sagen, ich bin noch nie in dieser Situation gewesen, ich würde es vielleicht sogar akzeptieren. Ja. Ich würde es akzeptieren, aber ich glaube nicht, dass ich in der Lage wäre, selber Hand anzulegen. Das ist das ganz große Problem. Man verlangt das ja dann von einem anderen Menschen, sprich von einem Arzt oder einem Pfleger, einer Schwester, dass er oder sie die Spritze dann ansetzt und jemanden dann tötet. Und ich könnte das nicht. Mhm. Ja, denn ich muss dazu sagen, ich habe meinen Beruf mit einer wahnsinnigen Liebe ausgefüllt. Mhm. Ja, und leider kann ich nicht mehr in meinem Beruf arbeiten. Ich bin jetzt seit einem Jahr krank. Mhm. Ja, ich habe auch diese Apparatemedizin, die ich absolut verdamme, musste ich über mich ergehen lassen. Ich hatte 2 Herzinfarkte. Ah ja, dann kennst du es ja am eigenen Leibe quasi ja, schon. Ja, genau. Wie wünschst du dir denn für dich selbst deinen Tod? Ich? Mir meinen Tod? Ja. Oh Gott, da habe ich eigentlich im Grunde genommen, obwohl ich zweimal ziemlich nah dran war, noch gar nicht so richtig ist das wirklich, ja? Ich habe da schon so oft drüber nachgedacht. Ich wünsche mir so sehr, dass es natürlich... so umkippen und weg. Ja, oder im Schlaf sterben. Ja, auch. Mhm. Ja, auch. Aber so umkippen und weg. Mhm. Ja. Also niemand von uns wünscht sich natürlich, dass man lang leiden muss, bevor man stirbt. Nein, das wünsche ich mir auch nicht. Klar. Also ein Pflegefall möchte ich auch nicht sein. Eine Belastung für die Familie, denn das ist eine große Belastung. Auf jeden Fall. Ja. Johanna, ich wünsche dir gesundheitlich alles Gute. Ja, danke. Und überhaupt alles Gute. Ich bin fast wie Unkraut, ich vergehe nicht. Das ist schön, so soll es auch bleiben. Tschüss, Johanna. Ciao. Übrigens, die Sendung ist super. Ich danke dir vielmals. Ade, tschüss. Tschüss, ade. Conny? Conny ist leider nicht mehr dran. Versuchen wir nochmal. Sandra, 30 Jahre. Hallo Jürgen, hier ist die Sandra. Sandra, hallo, guten Morgen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Irgendwo. Also, ich habe auch eine Patientenverfügung, aber die verfügt so ziemlich genau das klasse Gegenteil. Aha. Meine Patientenverfügung verfügt, dass ich am Leben erhalten werden soll. Mhm. Sie verfügt, dass keine passive Sterbehilfe angewandt werden soll. Mhm. Zum Beispiel Antibiotika-Verweigerung auf Intensivstationen. Mhm. Sie verfügt, dass der Gehirntod nicht herbeigeführt werden soll, mhm. damit schön und brav Organe entnommen werden können. Mhm. Sie verfügt des Weiteren, dass auch auf diese teuren Schmerzmedikamente ausgewichen werden soll. Mhm. Denn wer will schon gerne sterben? Davor hat er eigentlich, die meisten haben ja eher Angst vor den Schmerzen. Wer hat, sonst würde ja niemand sterben wollen. Also du willst, ich interpretiere das jetzt mal sehr, sehr pointiert. Ich will leben. Du willst auf jeden Fall bis zur letzten Sekunde am Leben erhalten bleiben. Ich kann dir auch genau sagen, warum. Mhm. Ich war ein Kind, ich war 7 Jahre alt, ich war in der Blindenschule in Nürnberg. Mhm. Du bist blind? Ja. Ja. Und dort hatte ich eine Erzieherin, die mir um 2 Uhr nicht geglaubt hat. Das war kurz vor den Hausaufgaben, bin ich hingefallen, dass ich mir den Fuß gebrochen habe. Mhm. Die hat mit meinen Füßen das Fahrrad gemacht, die haben mich gequält bis abends um 6:30. Wie mit deinen Füßen das Fahrrad gemacht? Ja, genommen und dann... Und du musst das Fahrrad fahren? Ja. Aha. Und ich habe geschrien wie am Spieß. Mhm. Und seitdem kann ich eigentlich niemandem mehr vertrauen. Ausgerechnet die ich am liebsten gehabt habe, die hat das mit mir gemacht. Mhm. Die Ärzte im Krankenhaus haben dann schon festgestellt, dass da eine Zeitdifferenz ist von meinem Bericht her. Mhm. Und meine Eltern haben nichts dagegen unternommen, weil die gesagt haben, ich muss ja dann noch weiter in die Schule gehen. Mhm. Das ist interessant. Dieses gravierende Erlebnis hat dich jetzt zu dieser Meinung gebracht. Und jetzt stehe ich vor der Geburt. In 7 Wochen muss ich ins Krankenhaus. Ja. Und bin dann wieder so ausgeliefert. Also du bist schwanger im Moment. Ja. Das ist doch erstmal schön. Und ja, und ich habe eben Angst davor, zum Beispiel vor einer PDA. Was ist das? Rückenmarksanästhesie, falls irgendwas sein sollte, dass dann, da kann auch eine Querschnittslähmung eintreten. Und nachdem diese Behindertenurteile in Deutschland jetzt so waren, bin ich mir nicht mal sicher, ob die Ärzte nicht vielleicht mit einem Schindluder treiben. Deswegen bin ich auch gegen die aktive Sterbehilfe, weil ich Angst davor habe, dass da eben Schindluder getrieben wird. Oder auch bei der passiven. Ja, wenn die alte Oma ins Gras beißt auf der Intensivstation, das kann denen doch niemand nachweisen, dass eben zum Beispiel Antibiotika nicht gegeben wurde. Die Angehörigen sind wahrscheinlich dann die Letzten, die dann fragen, ja, sie ist dann von ihrem Leiden erlöst. Sandra, und jetzt so lass, uns mal, und so fort. Lass uns noch ein paar Worte über dich reden. Du hast ja richtig Angst, höre ich aus deiner Stimme heraus. Also, ich will dich jetzt erstmal beruhigen. Ich stehe Ärzten generell auch immer sehr kritisch gegenüber. Aber ich bin hundertprozentig sicher, dass die im Verlauf deiner Geburt, dass die mit dir kein Schindluder treiben. Ganz sicher nicht. Ja, die Gynäkologin nicht, aber zum Beispiel der Anästhesist. Was weiß ich denn über den, wenn es sein müsste? Aber nochmal zu deinem Erlebnis. Du hast ja damals keine schlechten Erfahrungen mit Ärzten gemacht. Du hast ja schlechte Erfahrungen mit der dich direkt betreuenden Person gemacht. Ja, auch mit Hilfspersonal. Sozusagen mit Leuten, die einem helfen müssen. Wer weiß denn, aber dass es unter den Ärzten solche Leute nicht gibt? Ja. Weiß ich das denn vorher? Nein, aber du hast eine gute Gynäkologin, sagst du. Ja. Ja. Dann hätte ich an deiner Stelle erstmal ganz großes Vertrauen in diese Frau. Und diese Frau wird dir ja auch schon eine Klinik oder ein Krankenhaus empfohlen haben. Ja, yes, also wo sie gearbeitet hat früher. Ja, sie ist dort Chefärztin und hat noch die Praxis. Siehst du, sie ist da sogar Chefärztin. Und wird sie auch die Entbindung selbst machen? Ja, die Hebamme in erster Linie und sie auch. Guck mal, wenn du schon mal gutes Vertrauen zu dieser Ärztin hast, ist doch eigentlich alles schon mal im grünen Bereich. Diese Frau kann doch alles beurteilen, was in dem Krankenhaus abgeht. Und jeder Anästhesist arbeitet doch auch so gut, wie er nur irgendwie möglich irgend kann. Und wenn deine Gynäkologin diesen Anästhesisten empfiehlt, dann würde ich da wirklich mich auch nicht zu doll machen. Denn das ist auch nicht gerade gut für deinen Zustand, wenn du dich jetzt zu sehr nervös machst und es alles nur schwarz siehst. Es wird mit aller höchster Wahrscheinlichkeit wunderbar klappen. Mhm. Und du wirst ein gesundes und Kind zur Welt bringen und ganz glücklich sein. Ja, ich bin gegen deswegen diese, ich bin halt dafür, dass eben mehr in den Schmerzmittelbereich oder in dem Bereich, wenn Organe zerfallen, dass dieser Verfall dann eben aufgehalten wird. Ich bin dafür, dass da geforscht wird. Ich habe mich heute mit meinem Mann unterhalten, der ist Biologe. Ja. Wir haben heute einen ganzen Abend ein Streitgespräch gehabt, weil er mehr so die holländische Lösung bevorzugt. Also in Holland, gesagt, zur Information für die anderen Zuschauer und Zuhörer, in Holland ist die aktive Sterbehilfe erlaubt. Also man kann sich in Holland, ich sage es mal, zu Tode spritzen lassen. Das klingt salopp, aber ich meine es nicht salopp. Also wenn man schwerst krank ist und man kann sich doch zu einem Arzt dann, das ist jetzt die andere Ausdrucksweise, erlösen lassen. Richtig, aber dann habe ich zu ihm gesagt, als Gegenargument, ich meine, die alte Frau oder der alte Mann, der kann ja sagen, okay, ich will nicht mehr leben, aber wer weiß denn, ob der nicht beeinflusst wurde von den Angehörigen oder in seiner Depression einfach sitzen gelassen wurde, ohne aufgebaut zu werden. Das ist ein Argument, das ist ein Argument, was sehr anzunehmen ist, was du da gerade gesagt hast. Und ich glaube, dass die Gefahr, dass man mit, wenn man die aktive Sterbehilfe freigibt, dass man damit Schindluder treiben kann, das ist wirklich gegeben. Dennoch gibt es in vielen Bereichen die Möglichkeit, dass nicht alles so läuft, wie man sich das am Anfang ausgedacht hat, und trotzdem sollte man es machen. Ich habe deine Meinung jetzt sehr gut verstanden, Sandra, und ich möchte dir nochmal ganz persönlich wirklich viel Mut zusprechen. Das wird schon klappen mit deiner Entbindung. Danke. Und wirklich, hab Vertrauen zu deiner Ärztin, die wird das schon richten und richtig organisieren. Alles, alles Gute. Danke. Tschüss, Sandra. Ciao. Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet, heißt Sterbehilfe. Welche Meinung habt ihr zum Thema Sterbehilfe und welche Erfahrungen, persönlichen Erfahrungen habt ihr schon gemacht mit schwerstkranken Menschen, vielleicht mit Koma-Patienten, mit sterbenden Menschen? 0120 2911, die Telefonnummer, und die Faxnummer 0130 11 51 22. Und weiter geht es jetzt mit Harald, und der ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Harald. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, hallo. Ich rufe an, auch meine Meinung mal kundzutun, und zwar nicht nur die Sterbehilfe bei älteren Leuten, die selbstvertretbar entscheiden können, sondern auch bei Kindern, die von Geburt ab an überhaupt nicht lebensfähig waren und eben durch diese Apparatemedizin am Leben gehalten werden. Hast du da persönliche Erfahrungen gemacht? Nein, Gott sei Dank, unsere Kinder sind alle gesund, aber in einer näheren Familie haben wir so einen Fall. Und ich weiß gar nicht, wie alt der Junge ist, aber ich meine, der ist um die 11 Jahre alt. Und der wird diese 11 Jahre jetzt künstlich am Leben gehalten. Seit 11 Jahren. Wie lebt er denn? Der lebt in einer Anstalt und hängt nur an Apparaten. Er ist geboren worden, ich bin jetzt nicht der Fachmann dafür, aber mit einem offenen Kopf, und ist von dem Moment, als er auf die Welt kam, das Leben, also der hat keinen Geist gehabt, der konnte nicht selbstständig machen, der ist eben nur durch die Kunst der Ärzte am Leben erhalten worden. Und das seit 11 Jahren? Das wird seit 11 Jahren jetzt am Leben erhalten. Du würdest in diesem Falle schon die Meinung vertreten, dass man dieses Kind nicht am Leben erhalten sollte, sondern ihm den Tod geben sollte. Richtig. Mhm. Und zwar diese passive Sterbehilfe nennt man das, glaube ich, dass man jetzt diese Apparate abschaltet. Ja, genau. Und das ist auch der Wunsch der Eltern, denn ich höre ab und zu mal so am Rande von meinem Schwager, ich habe es nur, neulich ist es nicht richtig, vor kurzem wieder gehört, er bekommt ja Kindergeld für diesen Sohn. Und guck mal, da haben wir schon wieder Kindergeld. Wir wollen das eigentlich gar nicht haben, wir möchten eigentlich davon erlöst werden. War auch schon mal der Tenor. Also die Eltern selbst die Eltern, das ist ja oftmals nicht der Fall, selbst die Eltern sagen jetzt in eurem Fall in der Familie, dass es ihnen eigentlich, dass sie es als besser erachten würden, wenn der Junge sterben würde. Richtig, ja. Das ist eine ganz klare Meinung. Was sagen denn die Ärzte dazu? Sie dürfen es nicht. Das ist aber wahrscheinlich wieder so ein Fall, der so auf der Kippe steht, wo man nicht so ganz klar sagen kann, ob man es darf. Doch, man kann das wohl ganz klar sagen. Nur für die Ärzte ist dieser Fall wohl auch ein bisschen interessant. Und ich vermute, dass das Kind so ein bisschen als Billigzeug gehalten wird. Hast du dieses Kind auch schon mal besucht? Nein. Noch kein Mal? Nein. Das Kind ist von Anfang an nur in Krankenhäusern an Schläuchen gewesen. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch kein Verlangen danach. Ich hatte früher mal eine Freundin, die wollte Kinderpflegerin werden. Und die lachte dann eine Zeit lang in Bethel. Ich weiß nicht, ob ihr das besser sagt. Natürlich, ja. Und ich bin ja nicht mehr ganz der Jüngste. Das war Mitte der 60er Jahre. Da waren Autos nicht ganz so häufig. Und ich hatte ein Auto und habe sie dann ab und zu mal abgeholt und auch wieder hingebracht nach Bethel. Und ich habe gesehen, was da für Leben, was wirklich nicht lebenswert ist, durch die Apparate private Medizin am Leben gehalten wird. Und ich bin der Meinung... Harald, lass mich unterbrechen. Das ist natürlich immer eine heikle Formulierung. Leben, das nicht lebenswert ist. Ja. Vielleicht dieser Fall, den du aus deiner Verwandtschaft geschildert hast, ist vielleicht ein Fall, wo das überzeugend ist. Wo jetzt wahrscheinlich alle Leute sagen, warum quält man diesen armen Jungen? Ja. Aber wo zieht man die Grenze? Welches behinderte Kind sollte man am Leben erhalten und welches nicht? Ob man da direkt eine Grenze ziehen kann, das weiß ich nicht. Aber ich bin auch der Meinung, dieses Kind ist von Eltern geschenkt worden. Mhm. Und wenn die Eltern jetzt sagen, bitte unterlasst jetzt eure medizinischen Künste und lasst dieses Leben zu Ende sein, mhm. was im Grunde genommen nie alleine hätte existieren können oder bislang nicht alleine existieren konnte und wo das, soweit ich das verstanden, auch hundertprozentig sicher ist, dass das nie allein existieren kann. Das heißt, es brauchen im Grunde genommen nur die Schläuche rausgezogen werden. Wenn ich weiß, er wird künstlich beatmet, sein Kreislauf wird künstlich irgendwie immer in Schwung gehalten, dann bräuchte man also nur zu sagen, okay, diese lebenserhaltenden Maßnahmen abschalten und das wäre doch eine passive Sterbehilfe. Also, die Bundesärztekammer in Deutschland wird dieses Jahr, wann genau weiß ich nicht, dieses Jahr neue Richtlinien zur Sterbehilfe, zur Sterbebegleitung höchstwahrscheinlich verabschieden. Mhm. Und wenn die Richtlinien so verabschiedet werden, wie sie jetzt entworfen sind, so bestünde in diesem Fall, wie du ihn geschildert hast, durchaus die Möglichkeit für die Ärzte, dann die Apparate abzuschalten. Mit Einverständnis natürlich der Eltern, das ist ganz wichtig. So bestünde auch die Möglichkeit der Ärzte bei Neugeborenen mit Einverständnis der Eltern zu sagen, okay, wir werden dieses Kind nicht durch Chemie und durch Apparate am Leben erhalten. Ich bin der Meinung, das wird auch häufig schon gemacht, wenn so ein Gynäkologe oder wie diese Fachärzte da heißen, über der Geburt dabei sind, wenn die sehen, das ist also absolut nie lebensfähig, das Wesen, was da gekommen ist, dass da häufig schon Minimalversorgung gemacht wird, um dann zu sagen, okay, ist besser, wenn das nicht lebt. Ne? Würde dich auch gerne noch ganz persönlich fragen, da denkt ja jeder Mensch ganz, ganz subjektiv und ganz persönlich drüber, wie du es für dich gerne geregelt haben möchtest, im Falle, dass du mal sehr schwer krank wirst, unheilbar krank wirst, wie möchtest du zum Beispiel eine Patientenverfügung haben, wie wir gerade gesprochen haben, dass man dir vielleicht eine Giftspritze verabreicht? Ich habe mir da eigentlich noch keine schlüssigen Gedanken drüber gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe meine Eltern ja recht jung verloren. Mein Vater ist nur 56 geworden, an Krebs gestorben. Der ist innerhalb von 6 Wochen, der hat schwer Leberkrebs gehabt. Der ist von einem ja wirklich drahtigen 56er zu einem wirklich zusammengefallenen 100-Jährigen geworden. Und meine Mutter, die hat 68, glaube ich, das erste Mal Krebs festgestellt worden, dann über diverse Stadien, erst im Hals und so ein Kehlkopfkrebs oder wie man das nannte, dann ist eine Brust amputiert worden, dann ist eine Unterleibsoperation. Also hast du schon auch viel mitgemacht in der Familie. Richtig, da habe ich viel mitgemacht. Aber dann denkt man... Ich bin so gestorben, man hat meiner Mutter zum Schluss nur noch die Schmerzen genommen, was eben gesagt wurde, warum werden nicht stärkere Schmerzmittel eingesetzt. Also meinst du, dass das für dich eventuell dann auch der richtige Weg wäre, wenn du betroffen sein solltest irgendwann? Ich meine, in dem Moment, wo ich so schweren Unfall habe, dass ich da im Koma liege, dann müsste die Entscheidung von irgendeinem der Familie getroffen werden. Aber das ist ja... Die Verfügung habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mich da auch noch nicht so mit befasst. Ich lebe einfach zu gerne. Und Leben, was lebenswert ist oder wo eine Chance besteht, das soll von mir aus auch ganz bestimmt Leben bleiben. Ich bin also nicht für die Euthanasie und was das alles gegeben hat. Nur wo hundertprozentig abzusehen ist, es ist eine Last für die Eltern, es wird nie alleine existieren können. Warum kann man da nicht von vornherein sagen, okay, passive Sterbehilfe aus, vorbei. Ich danke dir für deinen Anruf, Harald. Ja, hat mich gefreut. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1.34 Uhr und 11 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio von 1Live und dem WDR Fernsehen aus Köln. Heute Nacht heißt unser Thema Sterbehilfe und ich würde gerne eure Meinung zu diesem Thema hören, erfahren. Was denkt ihr zur aktiven Sterbehilfe, zur passiven Sterbehilfe, zur indirekten Sterbehilfe? Findet ihr es gut, dass man Patienten, die schwerst krank sind und das vorher verfügt haben und auch die Angehörigen damit einverstanden sind, dass man diesen Menschen sozusagen ein Giftcocktail gibt? Das ist gesetzlich zurzeit in Deutschland nicht möglich, aber ich frage euch nach eurer Meinung. Und welche Erfahrungen habt ihr gemacht eben mit so ganz schwer kranken Menschen, die wirklich nicht mehr gesund werden können? Und wie habt ihr dann darüber gedacht? Unsere Telefonnummer 0130 29 11 und die Faxnummer 0130 11 51 22. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich die Frauke und die Frauke ist 37. Ja. Guten Abend, Domian. Hallo, Frauke. Oh, ich bin aufgeregt. Macht nichts. Ja, ich bin Betroffene. Du bist selbst betroffen? Ja. Inwiefern? Ich bin von Geburt an schwerst krank. Ja, was hast du? Ich habe von Geburt eine hirschsprungsche Erkrankung gehabt. Eine was für eine Erkrankung? Eine hirschsprungsche Erkrankung. Das ist eine sehr schwere Darmerkrankung, die in den 60er Jahren noch nicht behandelt werden konnte. Und habe dann alle 14 Tage in der Klinik gelegen und habe da sehr viel durchgemacht, bis zum 14. Lebensjahr. Was hat man in den Kliniken mit dir gemacht? Da wurde immer unter Narkose, weil ich nicht aufs Klo gehen konnte, der Stuhl raus. Und wie immer unter Narkose? Ja, weil das wurden dann richtig Steine, die wurden dann richtig hart. Und aber dann warst du ja jede Woche. Ich konnte nie alleine, ja, ich konnte nie alleine auf Toilette gehen. Aber dann warst du jede Woche im Krankenhaus? Ja. Und hast jede Woche unter Vollnarkose? Ja, das sind so, früher war es ja anders, da war es mit Lachgas und solchen Sachen. Das waren nur kurze Narkosen, aber als Kind war das auch extrem Horror. Es gab damals keine andere Möglichkeit, die medizinisch zu helfen. Die Wissenschaft war dann noch nicht so weit. Ich bin dann 77 operiert worden, in einer 8,5-stündigen Operation. Und was hat man da gemacht während der Operation? Da hat man den gesamten Dickdarm weggenommen. Und hast du einen künstlichen Darmausgang? Nein, das brauchte ich noch nicht. Aber ich habe gehofft, dass das Leiden dann aufhört. Und es fing dann erst richtig an. Wie sieht das Leiden, wie sah das Leiden denn dann aus, was dann es richtig anfing? Naja, erstens privat, dass man, ich ging auch zur Schule, dass man es auch schwer hatte, dann den Mitschülern das zu erklären. Die haben immer gedacht, man drückt sich dann und Also du konntest ich sah immer recht fröhlich aus, hab's mir immer nicht so anmerken lassen. Du konntest also nach der Operation immer noch nicht normal zur Toilette gehen? Ja, danach war es dann so, dass es dann immer abging. Ich konnte es dann nicht mehr halten. Ging es dann in die entgegengesetzte Richtung. War das verbunden auch mit Schmerzen? Ja, ich habe furchtbar gelitten. Und reden wir gerade von den 70er Jahren. Jetzt haben wir Ende der 90er Jahre. Ja, und ich habe dann seit 1979 bis 86 fast kontinuierlich in Kliniken gelegen. So viele Jahre? Ich bin insgesamt 56 Mal operiert worden und bin auch fertig, muss ich sagen. 56 Mal operiert worden, so viele Jahre im Krankenhaus gelegen. Und heute, wie geht's dir heute? Naja, also ich muss schon sagen, ein Leben kann auch Qual sein. Ich habe sehr gute Schmerztherapeuten, da bin ich auch froh drüber. Sehr menschlich, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass ich in Holland wohne. Das heißt, dir ist der Lebensmut fast abhanden gekommen. Seit wann? Ja, ich kenne jetzt meine vier Wände. Schmerzen, es ist zwar mit Morphin teilweise erträglich, aber die Nächte sind Horror. Also du musst ständig Medikamente nehmen. Es gibt keine medikamentenfreie Zeit. Wie funktioniert das jetzt mit den Ausscheidungen? Ich habe dann noch also in Operationen noch geplatzte Blase und so noch ein paar Komplikationen gehabt. War dreimal klinisch tot. Und da muss ich sagen, dann soll man die Menschen lassen und nicht wiederholen. Das verurteile ich auch nach wie vor. Also machst du eigentlich deinen Ärzten sogar den Vorwurf, dass sie dich wieder... Nee, die Ärzte, das ist auch eine Gewissensfrage. Die haben schwer, weil die Gesetze dazwischen sind. Also die Ärzte, für die ist das wirklich schwer, aber für die Patienten noch schlimmer. Würdest du lieber tot sein? Ja. Ja. nicht böse drüber, weil ich sehe es anders. Ich schreibe gerade nur mein Buch und ich habe also Erlösung ist Gnade. Und das, ich bin sehr gläubig, aber ich komme dann mit dem Glauben ein bisschen in Konflikt, weil ich ja gerne Sterbehilfe haben möchte. Frau Göttmann, so einen Leidensweg hinter sich hat, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, dann denkt man sicher nicht nur an aktive Sterbehilfe von Seiten eines Arztes, sondern man denkt sicher auch an Selbsttötung. Ja, das stimmt. Welche Meinung hast du dazu? Oder? Ich verurteile niemanden, der es macht. Bitte? Ja, ich verurteile niemanden, der es macht. Bist du schon nah an diesem Punkt gewesen, dass du gesagt hast, ich mache es jetzt? Ja. Meine Eltern haben mich losgelassen, Gott sei Dank, da bin ich auch sehr froh drüber. Was heißt losgelassen? Also, die verstehen mich. Und also die würden. Die leiden genauso mit wie ich. Lebst du bei deinen Eltern noch? Nein, also ich war gepflegt, ich habe eine eigene Wohnung, wäre aber gepflegt von meinen Eltern. Die wohnen noch mit im Haus, aber ich finde, ich empfinde es so, meine Eltern konnten auch nie richtig leben durch mich. Bist du das einzige Mädchen, das einzige Kind? Nein, ich habe noch einen gesunden Bruder. Ja. Gott sei Dank ist er gesund. Du sagst, deine Eltern pflegen dich. Heißt das auch, dass du fast immer im Bett liegen musst? Ja. Immer im Bett liegen musst? Ja, unbedingt. Du kannst nie mal rausgehen, spazieren gehen, oder? Ja. Und wie lange liegst du jetzt schon so im Bett? Ja, es ist mit Hilfe mit meinen Eltern, dass man dann ziemlich ins Auto und so, das geht schon mal, aber ich habe auch keine Freude dran. Ich habe mich früher über Kleinigkeiten gefreut, das gibt es so nicht mehr. Gibt es denn überhaupt gar nichts mehr, auf das du dich freust oder was dir Spaß macht? Schwere Frage. Es holt dann immer wieder die Realität ein, das ist alles schlimmer. Weil ich habe jetzt vor 3 Wochen wieder sehr schlimme Koliken gehabt und da habe ich immer gesagt, lieber Gott, warum machst du das? Ich meine, das ist in dem Moment, soll man es nicht sagen, ich weiß, aber ich sehe in meinem Leben keinen Sinn, weil ich belaste die Umwelt, belaste mich im Prinzip ja auch, weil ich immer wieder sage, du musst kämpfen, aber ich habe keine Kraft. Was hält dich denn jetzt noch am Leben, Frauke? Meine Eltern. Hast du Angst auch vor dem Sterben? Nee, absolut nicht. Auch keine Angst vor dem Tod? Als ich klinisch tot war, das ist ja das, was ich auch immer sage. Wenn Koma-Patienten reden und sagen, man fühlt was, das stimmt. Also das. Was hast du gefühlt? Man hört auch. Was hast du? Und das ist ja das Komische, da wird man dann belächelt, ne? Was hast du denn gehört und gefühlt? Ja, also es war wirklich, es war schön. Das ist, als wenn man durch einen bunten Tunnel geht und das ist wie, kann man schwer beschreiben, aber. Also du lagst nach einer solchen schweren Operation im Koma. Dreimal, Und das war. Du hast das hast du nur ich habe gedacht, ich habe es geschafft. Und war es dann sogar eine Enttäuschung, als du dann wieder wach geworden bist? Ja. Also ich muss sagen, ich glaube, bei Deutschland ist auch noch das Problem der Krieg. Wegen der Euthanasie. Ja, natürlich. Ich denke, das ist ein ganz großes Problem, was man aber auch jetzt mal. Es war schlimm. Es ist wirklich schlimm gewesen. Aber man muss jetzt auch mal an die Menschen denken, die leiden und auch nicht können. Also nehmen wir mal an, das wird nicht passieren, aber wir nehmen das mal an, dass von heute auf morgen das Gesetz geändert würde und man dürfte in Deutschland aktive Sterbehilfe leisten. Ja. Würdest du das sofort in Anspruch nehmen wollen? Nee, ich würde erst noch mal alle meine Freunde und so, erst noch mal, ich würde nicht ohne Abschied gehen, das nicht. Aber du wirst dazu schon. Dazu liebe ich meine Freunde und meine Verwandten zu sehr. Aber die Entscheidung, gehen zu wollen, die ist ganz klar. Ja, ja. Ich habe auch ein Patiententestament gemacht, jegliche lebenserhaltende Maßnahmen werden nicht mehr geduldet. Nun ist es ja für die Wissenschaft, was ich auch verstehen kann, weil ich bin. Medizin ist wunderbar, zu viel gesagt, aber es sind viele Dinge, die für die Wissenschaft interessant sind. Aber für Subklinikel habe ich auch langsam gesagt, es ist wichtig für die, das sehe ich auch ein, aber für jemanden, der immer gelitten hat, ist es dann eine Qual. Ich war als Kind immer in die Hörsäle gefahren worden und das das bleibt alles so tief im Gedächtnis hängen. Ich kann, heute keinen weißen Kittel mehr sehen. Das ist für mich ein rotes Tuch, obwohl man, die Menschen nichts dafür können. Wenn man da so vorgeführt wird, sage ich mal, irgendwie was ist das für ein Gefühl, gerade als Kind auch noch? Furchtbar. In so einem riesen Hörsaal. Ja, das ist furchtbar. Bist du denn dann von den Ärzten, wahrscheinlich sind das dann auch noch Koryphäen, die sich mit dir beschäftigen? Ja, fast nur der höchsten, ja, stimmt. Bist du mit denen, bist du von denen einigermaßen zumindest menschlich gut behandelt worden? Also von den Ärzten teilweise ja. Teilweise wurde man Lügen gestraft, bis man dann operiert und gesagt hat, weil ich meistens in der Woche auch schon 2-3 Mal operiert worden bin. Und dann die gesagt, du spinnst und das ist nichts. Und dann hat sie es doch bestätigt. Mhm. Also man wird, wenn man sehr viel gearbeitet hat, sehr viel Lügen gestraft. Mhm. Und das zerstört auch das Selbstbewusstsein. Frauke, hast du einem Arzt deines Vertrauens schon mal das gesagt, dass du dass du sterben möchtest? Was ja, ich hab auch mal ihn direkt gebeten, das stimmt. Und was hat er da gesagt? Er darf nicht. Mhm. Er versteht. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe einen sehr lieben Arzt und liebe Ärzte, die verstehen das absolut. Und die würden auch, wenn sie könnten, garantiert auch helfen. Ich würde dich jetzt gerne abschließend auch nochmal fragen, wir haben ja gerade, und du hast es ja auch vorhin mal angesprochen, nochmal das Thema Schmerztherapie kurz erwähnen. Meinst du, dass man da bei dir auch doch noch mehr machen könnte? Nee, ich habe die höchsten Dosen. Du hast die höchsten Aber Dosen. Aber ich muss dazu auch sagen, es ist immer, es wird immer gesagt, dass es zur Sucht führt. Das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Man hat keinen Kick oder was da so alles genannt wird. Also du das finde ich so auch für die Schmerzpatienten so niederschmetternd, weil die haben dann auch Angst. Das stimmt nicht. Man also hat du bekommst die höchsten Dosen und trotzdem hast du noch Schmerzen und das hilft dir nicht. Ja. Hast du den Eindruck, dass du bist 37 Jahre alt, dass es so von Jahr zu Jahr noch schlimmer wird mit den Schmerzen? Ja, weil der Körper der wird systematisch auch zerstört. Ich kriege immer mehr Wasser. Dann, ich habe ja einen Bauch, der total zerschnitten ist. Das ist wie eine dicke Narbenplatte. Man spürt jede Bewegung, jede Wärme, Kältereiz. Jedes, das ist furchtbar. Das ist, als wenn der ganze Körper unter Strom steht. Und Schmerzen, das Schlimmste, was man haben kann. Ich finde das ja... Das bricht jedes, alles bricht es durch. Ich habe immer gesagt, ich bin eine Kerze, jeder Tropfen wird einzeln, drückt eine Träne raus. Und das ist wahr. Und wenn das Lichtlein runter ist, hat man immer noch keinen Boden unter den Füßen und muss weitermachen. Also ich finde das sehr, sehr erschütternd und sehr traurig, was du uns erzählt hast. Und ich kann deinen Wunsch nach dieser Erlösung wirklich, auch aufgrund jetzt nur dieses kurzen Gesprächs, wirklich nachvollziehen. Und aber das wird auch oft so verurteilt und das finde ich nicht in Ordnung. Ich verurteile das nicht, Frauke. Es gibt auch viele Menschen, die da sagen, das ist Flucht und das ist keine Feige. Flucht. Und die sollen erstmal ein bisschen von dem ertragen, was du ertragen musstest in all diesen vielen Jahren. Ich würde auf diese Menschen überhaupt gar nicht achten und auf deren Wort irgendwas geben. Überhaupt nicht. Du hast ein Recht auf deine Meinung und auf deine Gefühle. Und wenn du meinst, dass du ein Recht auf deinen Tod jetzt haben möchtest, dann hast du auch ein Recht auf deinen Tod jetzt. Ich verurteile das nicht und ich kann nur sagen, höchsten Respekt, dass du das bisher ausgehalten hast. Ja, das sagen viele, das stimmt. Viele, viele von uns, wahrscheinlich ich auch, hätten das schon längst das Handtuch geworfen. Ja. Und komischerweise, man ist so krank, aber man denkt dann immer nur mit an die Familie. Das ist so der Hintergedanke, wenn ich selbst mache, man hinterlässt ja was. Und das ist auch was, was auch bestimmt viele Kranke auch beschäftigt. Was meinst du denn, was du hinterlassen würdest? Ja, für die Familie ist ja das, wenn man jetzt Selbstsuizid angenommen macht, das ist ja auch für die Familie furchtbar. Und der Gedanke steckt dann auch immer im Kopf. Aber du hattest doch gerade mir so erzählt, dass deine Familie fast das verstehen kann. Und ja, das verstehen die, aber ich habe im Hinterkopf auch den Gedanken, wenn ich Mutter wäre, das ist furchtbar, wenn ich weiß, mein Kind habe ich ein Leben lang gepflegt und wenn ich auch Vater bin und... Ich habe es losgelassen und trotzdem liegt man es ja. Und ich aber sage auch, Kranken haben ja ein Gewissen den Pflegenden oder anderen Personen gegenüber. Das trotzdem, Frau Auke, vielleicht, vielleicht empfindet man, ich bin fast sicher, auch als Elternteil oder als Mutter in der Trauer auch eine Beruhigung, vielleicht sogar ein Glück, dass der geliebte Mensch, das Kind, nicht mehr so leiden muss. gibt ja auch viele Menschen, die mich nicht mehr leiden sehen können. Die kommen dann nicht mehr. Hast du denn überhaupt noch ein paar Leute um dich herum? Du hast gerade von Freunden gesprochen. Freunde sind weniger geworden. Aber ich verzeihe das. Die können das einfach nicht mehr mit ansehen. Die haben die Jahre mit erlebt und das bleibt auch hängen. Liebe Frauke, ich möchte dir nochmal sagen, dass tu unbedingt genau das, was du für richtig hältst und mach dir keine Gedanken über die anderen Menschen. Und ich glaube, dass deine Menschen, die dich lieb haben, deine Mutti und dein Papa, dass die das respektieren werden. Ich denke auch, ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüssi. Jetzt machen wir mal eine kleine Musikpause. So, jetzt geht's weiter mit Petra und die ist auch 37 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, hier ist Petra. Hallo Petra. Ja, nach dem, was Frauke erzählt hat, muss ich dir sagen, komme ich langsam schon irgendwie in ziemliche Konflikte. Ne? Was wolltest du denn vorher sagen? Und ich wollte eigentlich sagen, ich bin dagegen. Sowohl gegen Aktive als auch gegen Passive. Weil... Also meine Mutti ist gestorben vor 3 Jahren. Und ich habe sie sehr leiden sehen. Du hast sie sehr leiden sehen? Ja. Ja. Was hatte sie für eine Krankheit? Brustkrebs. Und ich konnte das einfach irgendwie überhaupt nicht verstehen, was da abläuft. Also sie ist im Krankenhaus gestorben. Sie wollte das nicht. Ich habe aber nicht gewusst, dass es zu Ende geht. Wie lange hat sie... Sonst hätte ich sie zu Hause behalten. Sie ist 3 Jahre vorher operiert worden. Wie lange hat sie im Krankenhaus gelegen? 1,5 Wochen. Dann ging es ja auch noch relativ schnell. Ne? Ja. Aber ich habe dann gemerkt, dass es eben so sehr schwer fällt, loszulassen. Von deiner Seite aus? Ja. Ist das auch die Hauptbegründung, weswegen du gegen jegliche Art von Sterbehilfe bisher vielleicht warst? Nicht jegliche Art. Ich weiß seit etwa 4 Monaten, dass ich auch Brustkrebs habe. Aber ich bin der Meinung, ich muss das niemandem zumuten. Also keinem Arzt und niemandem. Also du möchtest diese Verantwortung ganz alleine bei dir sehen und dieses das ist richtig. Letztendlich ganz alleine durchstehen. Was heißt durchstehen? Ich möchte halt versuchen, so lange noch ein halbwegs normales Leben zu führen, so lange wie ich das kann. Und dann denke ich, sollte ich das selbst tun. Ich sollte es selbst beenden, solange ich noch die Möglichkeit habe. Das denkst du dann schon? Also du würdest dann nicht bis zum Schluss warten, bis Nein. die, du würdest dann selbst Hand anlegen? Ja, sicher. Weil ich einfach denke, ich kann das niemandem zumuten. Das ist natürlich richtig. Das ist eine Sache, aber... Du hast völlig recht. Die Schwierigkeit besteht nur darin, und das ist auch meine große Angst, wenn man das selbst nicht mehr kann, wenn man so schwer krank ist, dass man dieses gar nicht mehr organisieren kann. Das war ja das, was jetzt bei der Frau eben auch rauskam. Auch, ja. Wenn man so lange so schwer krank ist, aber eine Möglichkeit hat, weiterzuleben. Und ich mit 37, wo ich nicht weiß, ob ich das nächste Jahr noch erlebe, dieser Unterschied, das bringt mich jetzt irgendwie in Konflikt. Ja, wenn du immer leidest, aber du kannst noch, was weiß ich, wie viele Jahre alt werden. Wie ist denn das bei dir? Wie haben die Ärzte das denn prognostiziert, den Verlauf deiner Krankheit? Hast du denn, haben die gesagt, du hast eine Chance, oder haben die gesagt, das ist sehr weit fortgeschritten? Es besteht noch die Möglichkeit der Operation, aber ich möchte es nicht mehr. Also weil du hast auch keine einfach erlebt habe, tagtäglich, was passiert ist. Wie das immer mehr bergab ging. Mit dir? Nein, mit meiner Mutter. Mit deiner Mutter. Und das ist das, was ich eben nicht erleben möchte. Hast du Chemotherapien schon gemacht? Nein, ich lasse mich nicht operieren. Ja, operieren und Chemotherapie sind ja... Ja, die Chemotherapie kommt hinterher, normalerweise. Genau, stimmt, ja. Also du lässt therapeutisch gar nichts machen an dir im Moment? Nicht mehr, nein. Ich habe auch gar kein Vertrauen dazu. Ich habe in meinem Leben erst zwei Operationen hinter mir. Das ist verhältnismäßig wenig oder Durchschnitt, wie auch immer. Und das, die andere Seite ist, was ich dabei erlebt habe, reicht eigentlich. Haben denn die Ärzte zu dir gesagt, dass du, wenn du dich operieren lassen würdest, dass du... Nein, die Garantie kann keiner geben. Nee, eine Garantie nicht, aber dass du eine Chance hast? Viel Hoffnung ist nicht. Es liegt an einem selbst. Dies heißt ja eigentlich jetzt, dass du mit deinen 37 Jahren jetzt dein Leben aufgegeben hast, ne? Oder? Ja, obwohl ich dir sagen muss, dass ich über diese Phase, in der man fast verrückt wird vor Angst, weil man ja die Tatsache erkennt, dass es zu Ende geht oder zu Ende sein kann, in was weiß ich, einem halben Jahr oder so. Also diese Phase habe ich hinter mir und dann wird man auch irgendwo wieder ruhiger. Dann versucht man halt immer noch irgendwas schnell zu machen, wo man denkt, das hat man verpasst. Was machst du jetzt noch, was du meinst, verpasst zu haben? Also ich möchte in meinem Leben unbedingt nochmal die USA sehen. Es war schon ein Kindertraum und ich bin ja aus den neuen Bundesländern. Und das möchte ich mir unbedingt noch erfüllen. Meinst du, dass du diesen Wunsch erfüllen kannst? Auch materiell kannst du, wird das möglich sein? Ich weiß es nicht. Ich selbst finanziell kann es nicht, aber... Ich denke, ich werde jemanden finden, der mir hilft. Hast du noch Familie? Oder hast du eine Familie? Mein Vater lebt noch, aber dem möchte ich das natürlich nun nicht sagen. Ja. Weil. Ach, der weiß gar nicht, dass du so krank bist. Nein. Hast du Kinder? Nein. Ein Partner? Das ist jetzt 3 Jahre her mit meiner Mutter. Und ich bin froh, dass es mein Vater so einigermaßen verkraftet hat. Und dem das jetzt sagen und den so lange im Ungewissen lassen. Ja, das möchte ich vermeiden. Hast du einen Partner? Nein. Nein. Also du trägst dieses Schicksal jetzt ganz auf deinen eigenen Schultern. Hast du überhaupt jemanden, mit dem du dich da mal besprechen kannst? Ich habe am Anfang, ich glaube, so 4, 5 Sitzungen bei einer Therapeutin gehabt. Aber da habe ich irgendwie gemerkt, dass da war kein Draht. Und der muss natürlich da sein, sonst geht das nicht. Ja. Liebe Petra, unsere Sendung ist jetzt gleich zu Ende. Jo, deine Meinung zu diesem Thema ist mir ganz klar. Dass du sagst, du möchtest das niemand anderem zumuten. Wenn es soweit ist, würdest du selbst machen. Ja. Das ist richtig. Auch dir wünsche ich trotz der Schwere der Erkrankung alles Gute und vielleicht gibt es ja doch noch einen Weg oder ein Wunder oder eine gute Entwicklung. Auf jeden Fall wünsche ich dir, dass du die Reise machen kannst und bald machen kannst. Danke. Tschüss, Petra. Danke, tschüss. Tschüss. Das war unsere Sendung zum Thema Sterbehilfe. In der Technik war Markus Liebetanz. Und wir sehen und hören uns wieder morgen Nacht hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Dann ohne eine bestimmte Themenvorgabe, dann könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche euch eine gute Nacht.